WDR 3 Hörspiel. Wir schauen ja schon das ganze Jahr auf 1968, denn vor 50 Jahren ging es um so vieles. Aufbruch, Revolte, Infragestellen des Alten. Das galt auch für das Hörspiel und wir hier in WDR 3 widmen diese Woche deshalb dem sogenannten neuen Hörspiel eine kleine Retrospektive. Heute mit dem wohl bekanntesten neuen Hörspiel Fünf Mann Menschen von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Ein Junge wird geboren, das Leben steht ihm offen. Aber halt, da sind ja noch Schule, Berufsberatung, Militärdienst. Und so nimmt dieser trostlose Reigen seinen Lauf, den Mayröcker und Jandl mit böser Ironie hörbar machen, lakonisch und präzise. Diese Satire auf den bürgerlichen Lebenslauf gilt heute als Geburtsstunde einer ganz neuen Form des Hörspiels. Apropos Geburt. Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Ein Sohn! Ein schöner Sohn! Aha, aha, aha, aha, aha. Der Vater prüft den langen Bart. Die Kinder sind heute gut in Fahrt. Du bekommst einen Janker. Ich will auch einen Janker. Papa, was ist das ein Janker? Ein Rock stramm, so wie die Soldaten. Mir auch einen. Ich will auch wie ein Soldat sein. Schießen. Nun seid doch schon. Essen. In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen. Au. Oh. Ich war's nicht, der Lehrer. Au. Oh. Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Der Junge wird zum Mann. Filme regen an. Der Mann, der euch nicht schuf, rät euch zum Beruf. Ja. Will natürlich ein jeder gern, aber die Wirtschaft braucht. Und ihr soll dabei verbraucht werden, verbrauchte Verbraucher. Verbrauchte Bergleute verbrauchen, verbrauchte Zahnärzte, die von verbrauchten Klempnern verbraucht werden, die verbrauchte Platzanweiser verbrauchen, werden verbrauchte Dachdecker, verbrauchte Dächer mit verbrauchten Weidmännern decken. Nur noch die Wirtschaft sagt, wer, wo, wie, wann, wo, wer, wann, wirklich gebraucht wird? Und wie lange obendrein? Und wie lange obendrein ist besonders wichtig, denn wir wollen ja nicht in 10 Jahren ein Heer von arbeitslosen Keramikern haben, eine Armee von Millionen arbeitslosen Psalmisten, einen Heuschreckenschwarm von arbeitslosen Messern und Eintänzern und dann diese Millionen vielleicht umschulen müssen in eine Million Adler und eine Million Tierbändiger und eine Million Heerhundmacher und Kajütenjungen. Das Glied, Sinne, in einem gewissen Sinne, sind wir nämlich das Glied, nämlich zwischen der Wirtschaft und denen, die Wirtschaft braucht, euch also, die Jungen, die nach uns, weißt denn, was willst?